Abschnitt 3 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Auf dem Habichtshofe. Erstens. Elmar, Herr vom Habichtshofe, sprach zu seinem Jagdgesinde: Gute Meute, gute Beute, hängt den Bären an die Linde. Achtet auf das Weidgeräte und besorgt die müden Hunde, dann euch selbst, mich will bedünken, dass euch wohl der Imbiss munde. Drauf zerwirrt den braunen Riesen, aber mit geschickten Händen, schont den Pelz nach Bodingtorpe, will ich ihn zum Grafen senden. Dem der ungeschlachte Brummer jüngst die Heimkehr abgeschnitten, als der Alte mit der Tochter spät vom Eschenberg geritten. Heute fand er seinen Meister. Stolzer Bursch, er schlug sich wacker, bis ihm an der Gurgel hingen Greif und Kneif, die grimmen Packer. Traun, ich hätt ihn laufen lassen, ihn, den Herrn von Wald und Heide, doch dem Wege Lagrer stieß ich rasch ins Herz die blanke Schneide. Mocht er sich mit Männern zerren, mocht er sich mit Hunden necken, allzu bärenhafte Laune, war's, ein Mägdlein zu erschrecken. Elmar grüßte mit der Lanze, und gefolgt von Weidmannsrufen, sprang er aus dem Kreis der Jäger schnell hinan des Saales Stufen. Höher hob sich heut des Jünglings breite Brust vom frischen Gange, heller war sein blaues Auge, voller die gebräunte Wange. Schüttelnd die betauten Locken schritt er durch die große Halle, fast erschreckt vom düstern Schweigen und des Tritts verlornem Schalle. Wo sich einst die schildgewiegte Falkenbrut des Spiels erfreute, stand am kalten Herd des Hauses letzter Spross vereinsamt heute. Um ihn her an hohen Wänden Wiesenthörner, Hirschgeweihe, Bärenschädel, Schwert und Lanze, Helm und Brünne, Reih an Reihe, eichne Säulen, eichne Sparren, eichner Boden, eichnes Schauer, all ein Wald doch still und öde, all ein Wald in Wintertrauer. Zweitens. Wo die Brucht durch Schilf und Erlen rieselt und zum Drosselsange dunkle Runen laute murmelt, lag der Hof am Hügelhange. Unter Linden, unter Ulmen und des Strohdachs warmen Schwingen, die, mit Lauch und Moos bewachsen, breit und schirmend niederhingen. Bau an Bau von bunten Giebeln nickte nach dem Brauch der Alten, holzgeschnitzte Pferdeköpfe, Wicht und Kobold fernzuhalten. Weit erstreckten sich des Hauses Kämpe, Wälter, Ackerbreiten, Bergesfirst und rinnend Wasser schied die Mark seit Väterzeiten. Als der Wandersturm vom Osten über Deutschlands Felder brauste, Volk auf Volk wie Meeresfluten zornig durcheinander zauste, als die harten Bernsteinfischer Welschlands dunkle Trauben pflückten und des Spessarts raue Jäger sich mit Römerringen schmückten. Unentwegt auf freier Hufe, grundentsprossen, grundverwachsen, wurzelfest wie seine Eichen, saß der edle Stamm der Sachsen. Stetig bauten sie die Scholle, hüteten auf brauner Heide, sorgsam Bien und Schaf und zogen Rind und Ross auf Trift und Weide. Übten, wie die Väter taten, Sprung und Wurf und Lanzen brechen, oder griffen rasch zum Eisen, Freveltat und Schimpf zu rächen. Brauten Met und zechten tapfer, trotzten auf der Jagd den Wettern und am heil'gen Opferkessel dienten sie den alten Göttern. Stetig auf dem Habichtshofe, unter ihres Saales Balken, an derselben Feuerstätte, hausten Sohn auf Sohn die Falken. Ehrenreich und unverworren, bis am Rhein der Brand erglühte, der, gewälzt von Berg zu Bergen, durch die Sachsendörfer sprühte. Krieg mit Karl, die Mütter klagten, Krieg, es freuten sich die Aare, Krieg den Göttern, Krieg den Menschen, Krieg durch 30 lange Jahre. Alfrig, Elmars Vater, brachte Wunden heim und bittre Schmerzen, heiße Wunden, tiefe Wunden, doch die tiefste saß im Herzen. Machtlos, rechtlos war der Sachse, dreist, wie auf die müden Flanken eines speerdurchbohrten Ebers trat auf ihn der Fuß des Franken. Irmintrud, die Gattin, mischte kundig all der holden Kräfte, die in Frucht und Blüte schlafen, sanftes Öl und milde Säfte. Svana hielt die kreise Trude, ritzte Runen, Zauberzeichen, warf die Stäb und raunte Sprüche, Kram und Siechtum zu verscheuchen. Lindern mögen Wurz und Worte, Wundenweh und Herzbeschwerde, bester Arzt für jeden Jammer ist die stille, kühle Erde. Auf den Sohn, den früh Verwaisten, sah die Mutter oft mit Zähren. Kind, wer wird in Ernst und Liebe dich belehren und dir wehren? Tief ins junge Leben grub sie, tiefen Abscheu vor dem Neuen, mocht ihr Bruder an der Pater mit dem Bischofsstab auch treuen. Baduard, der Eifervolle, den es schmerzte und empörte, daß sein eigenes Blut dem Kreuze starren Zins den Rücken kehrte. Und im Wald die kreise Trude pries den Heldenruhm der Ahnen, Götter fürchten, Franken hassen, war ihr unablässig Mahnen. Knabenzucht will harte Hände, bald entsandten sie zum fernen Bruderstamm den Vaterlosen, Maß und Männerbrauch zu lernen. Gastverwandt dem Haus der Falken, welterfahren, weit gepriesen, war der graue Wodanspriester Tiadgrim im Land der Friesen. All der ernsten Nordlandsdenker, Weisheitsfülle war ihm eigen, beides wußt er, klug zu reden, und was klüger, klug zu schweigen. Elmar staunte, wenn der Alte ihn die Runenrätsel lehrte, wenn er ihm gedankenreicher Sprüche tiefen Sinn erklärte. Donas Kämpfe mit den Tursen, Valas düstre Prophezeiung, Baldas Tod, die Götterdämmerung, Weltvernichtung, Welterneuung. Oder wenn er ihm entrollte, mehr umrauschte Gudruns Sagen, Siegfrieds Tod, Grimhildens Rache und den Zorn des grimmen Hagen. Eins nur war Beginn und Ende, sonder Wanken, sonder Schwanken, Fluch und Hass dem welschen Feinde, Fluch und Hass dem Gott der Franken. Jahre flohn, der blonde Knabe war zum Jüngling aufgeschossen, stark und stattlich, still, doch glühend, offenes Auges, doch verschlossen. Träumend blickt er oft vom Strande in des Meeres graue Wogen, träumend nach den Kranichschwärmen, die im Herbst gen Mittag zogen. Dacht er an das Los der Teuern, unterjochten, Heimaterde, an die Mutter, wie sie einsam trauernd saß am öden Herde, an ein kleines Frankenmädchen, das gerettet einst der Knabe, mit Gefahr des eignen Lebens aus des Weihers feuchtem Grabe, das mit Lachen und mit Weinen auf den Wangen Blässe, Röte, küssend ihn umschlang und leise, »Elmar, sag es keinem«, flehte. Zwar die Lippe war versiegelt und gebannt von süßem Munde, doch im Herzen, tief im Herzen, rief es immer, »Hildegunde«, Tiad Krim, der Graubart murrte, »Ist der Falk des Käfigs müde? Will ihm länger nicht behagen, meines Hauses Träger Friede? Dort zum Normann mag er fliegen, Thorkell rüstet Krieg den Franken, und sein Flügeldrache badet in der Bucht die finstern Flanken. Wikingsfahrt zum Frankenlande? Rachekampf, wie Elmar lauschte, wie er schnell das Lotenkoller mit dem Kettenhemd vertauschte. Lustig war's, in Sturmes Brausen auf dem Wellenross zu reiten, sommerlang und Wund um Wunde mit dem Landesfeind zu streiten. Wonnig war's im Föhrensaale, winters mit den Bankgenossen, Kempenweisen still zu horchen, die vom Mund des Sängers flossen. Stumm bei Frauen war der Sachse, kühn in Not und Männerfehde, klug im Rat, am Tisch bescheiden, mit dem Trinkhorn, mit der Rede. Manches schöne Nordlandsmädchen sah ihm nach mit holden Blicken, schritt er hoch den Kopf vorüber, ohne nur zum Gruß zu nicken. Thoralil, des Wikings Schwester, stickte Laub und Blumenranken ins Geweb und mit den Blumen, mit den Blättern viel Gedanken. Kleine Thora, lass das träumen, Falkenart hat schnelle Flügel. Glaubst du, ihn an sich Rakete, schweift er über Tal und Hügel. Hastig über Tal und Hügel flog er heim, ihn rief der Bote, hastig zu der kranken Mutter, was er fand, war eine Tote. Drittens. Windeswehn und Regenschauer, fahl und kalt die Morgenfrühe, über Waldeswipfel eilten Hollas graue Wolkenkühe. Auf dem Habichtshof die Ulmen schüttelten die nassen Äste und das Scheunendach umkrächzten Nebelkrähen, unholde Gäste. Elmar in der Hand die Stirne sah hinaus ins Wetterwogen, trüb die Welt wie die Gedanken, die durch seine Seele zogen. Auf dem Hof Gebell und Rufen, Diethelm kam, der Hausverwalter. Hart die Meute, tolles Treiben, geh, ich will nicht jagen, Alter. Müde bin ich all des Jammers, kläglich ist es, Krieg zu führen, mit dem Biber, mit dem Reiher, mit des Wildbanns armen Tieren. Schon zu viel des Streits, im Hader bin ich mit dem fremden Gotte, mit den Fremden und am meisten mit mir selbst zum Spotte. Winnemar, mein großer Ahne, schlug den Wurm mit hartem Schwerte, der im Stein des Eichenberges haust und rings das Land verheerte. Heißer war des Vaters Kämpfen mit dem welschen Ungeheuer, das uns schnürt mit erznen Ringen, das uns stickt mit Dampf und Feuer. Und der Sohn, er hockt am Herde und im Schoß die schlaffen Hände, stiert er ratlos in die Wolken, stiert er tatlos in die Brände. Soll er Schalkenarbeit üben? Soll er mit den Mägden spinnen? Soll er reuten mit den Knechten, Brot und Zehnten zu gewinnen? Soll er, wie der Stier am Wagen, sich dem Frankenjoch bequemen? Soll er vor dem Kreuz sich bücken und das Christenwasser nehmen? Soll er Mark und Gau durchfliegen, um den alten Hass zu schüren und die schnell empörten Stämme schnell zum Rachekrieg zu führen? Soll er nach der Pfalz zu Aachen für sein Volk zum Zweikampf reiten und auf Leben und auf Sterben mit dem frommen König streiten? Leere Nacht, wohin ich schaue, Hand und Fuß umwob die Norne mit des Schicksals dunklen Fäden, die sie spann in ihrem Zorne. Fliehen möcht ich zu des weiten Wendelmeers entlegnem Strande, das der Menschenwelt Getümmel trennt vom stillen Geisterlande. Wo dann nur der Rätsellöser kann das rechte Wort mir sagen, doch er schweigt, die Götter alle schweigen, und ich muß verzagen. Diethelm sprach, durch deine Adern braust das Blut gleich wilden Bächen, die geschwellt von Wettergüssen, Uferdamm und Wehr durchbrechen. Elmar, Stärke ziemt dem Starken, Mut dem Mann, die Götter walten, lassen sie das Neue werden, traun, so sind sie Kram dem Alten. Seit du fern auf fremden Meeren brannte manche Glut zu Kohlen, zahmer, unterm Frankensattel geht das weiße Sachsenfohlen. Brach der Sturm dir First und Wände, magst dem Zauberweib du fluchen, weiser ist's bei Nachbarleuten als beim Wolf Herberge suchen. Und ihr Gott, der alte Wodan, sagt man doch, sei vielgestaltig, stets er selbst, trotz Kleid und Namen, stets sich gleich und hochgewaltig. Elmar, du bist krank, ich weiß es, schmerzlich krank, an schlimmer Stelle, schweigst du auch, ich kenne lange deines Wehs geheime Quelle. Freier helfe, raten möchte wohl die Trut im blauen Tale, eine Trän im kreisen Barte, ging der Alte aus dem Saale. Viertens. Gruß vom Norden, rief der Sänger, als er saß in Elmars Halle. Sieg und Segen wünschen Thorkell und die Schwertgenossen alle. Auch von Thoralil der Braunen künd ich dir viel holde Meere. Doch zuerst, dass Ragnar Lodbrok fuhr zu Wodans altem Heere. Nicht mit ehrlich breiter Wunde, nicht von rosenroter Heide. Nein, zernagt aus finstrer Grube, grauser Tiere, grause Weide. König Elas trotz zu brechen und den Schoß sich zu erzwingen, ließ der alte Leireherrscher laut im Land den Heerschild klingen. Lachend sprach er, statt der Brünnen mögt ihr Leinwandwämser tragen. Krieg mit Bretlands weichen Männern ist ein muntres Schnepfenjagen. Lustig schoss ins Meer die Flotte, wie ein Zug von wilden Schwänen, doch die finstern Wellenweiber sangen zum Verderb der Dänen. Brechend Kiel und Mast durchtobte, stürmt die weiße Wasserwüste, nur mit einem Schiff erreichte Ragnar Bretlands Kreideküste. Müde kämpen, Ella nahte, Schilde krachten, Schwerter klangen, sterbend fielen die Normannen, und ihr König ward gefangen. Ella höhnte, niemals rühmst du, konnte Furcht dein Herz erfassen? Alter Trost, du lernst noch heute, stolzer Prahler, das erblassen. Schnepfen jagen, was zu wünschen, sich dein Frevler Spott erfrechte, sollst du haben, greift ihn, werft ihn in den Schlangenturm, ihr Knechte. Grässlich war's, der Held von Leire sprach, du siehst mich nicht erbleichen, wie ich lebte, will ich sterben, lass mir meine Harfe reichen. Mutig trat er in den Zwinger und mit weit gesperrtem Rachen auf den Kreis, den Waffenlosen, stürzten die gefleckten Drachen. Doppelt wild, vom langen Hunger, zornig sträubend Kamm und Mähne, hackten sie ins Fleisch des Mannes, Biss auf Biss, die scharfen Zähne. Ganz zerrissen von den Würmern, ganz zerfetzt, umschnürt, umschlungen, hat er unter Todesqualen selbst sein Sterbelied gesungen. Welch ein Lied, solang im Sunde rote Wikingswimpel fliegen, ist kein Schrei so stolz und trotzig einer Männerbrust entstiegen. Weit erklingt er durch den Norden und erfüllt wie Wetterbrausen, tief durchwühlt die Meeresfluten jedes Herz mit Grimm und Grausen. Ragnars Sohn, der tapfere Sigurd, sitzt nun auf dem Stuhl zu Leire, rächen will er mit den Brüdern Elas Tat, die Ungeheure. Rächen will das Volk den Greuel, Eisen klirrt auf allen Wegen, Thorkell rüstet, doch entbehren mag er nicht den besten Degen. Dich zu rufen, kühner Sachse, zog ich über Moor und Heide, greif zum Schwert, dir blüht im Norden Siegesruhm und Schlachtenfreude. Elmar drauf, ihr hohen Götter, darf ich euren Wink verstehen? Ja, gen Norden führt der Hehlweg, und gen Norden soll ich gehen. Dietel murrte, düstre Träume, ist es Leire Königs Rache, deine eigne, deines Hauses, deines Volks gerechte Sache? Meines Volks sind dürre Äste, wie sie auf dem Herd dort brennen, welches Laub, des Sturmes Spielzeug, noch ein grüner Wald zu nennen? Meines Volks, die Riesen starben, ein Geschlecht von feigen Zwergen springt vergnügt am Gängelbande seiner Büttel fremder Schergen. Menschenbrut, der kluge Friese lehrte, dass die Götter droben das Gehirn aus Wolkennebeln und aus Wind das Herz gewoben. Diethelm, rüste mir die Rosse, doch der Alte, Weh und Waffen, ist aus Wind das Herz der andern, deines ist aus Sturm geschaffen. Willst du fort, wer kann dich halten? Geh zu deinem Hehlweg, Norden. Ach, der Schweiger ist zum Schwätzer und der Mann zum Knaben worden. Rollst du deine finstern Augen? Geh und lass die Heimatstätte, machst du gleich das Nest der Falken bald zum wüsten Bärenbette. Gib ihn preis, den Hort des Hauses, wertes Erbe, liebe Gaben, teures Gut, das deine Väter einst mit Blut erstritten haben. O, wie werden nach den Ringen Spangen, Krügen, Silberbecken, nach den Waffen und Geschmeiden sich die Frankenfinger strecken. Nach dem Schwert, das einst dein Ahne feite mit des Lindwurms Geifer, nach den Rossen, schier dem Rosse Wodans gleich, dem stolzen Läufer. Lass dem Wildschwein deine Fluren, lass dem Hirsch die Wiesengründe, lass dem grauen Wolf die Herde und dem Hunger dein Gesinde. Elmar, ist das Heerbandstreue, wird ein Falke zum Verräter? Sind wir dein, so bist du unser, das ist Recht und Brauch der Väter. Uns gehörst du, deinem Volke, das, an Faust und Fuß gebunden, Rettung nicht, die Götter zürnen, Heilung sucht für tiefe Wunden. Doch du denkst nur an dich selber, vor dir selber willst du fliehen, deine Qual durch alle Meere, rastlos wird sie mit dir ziehen. Mannesmut ist nicht zu brechen, Weiberzagen, Kinderschmollen, zwing die Welt nach deinem Willen oder zwing dein eigenes Wollen. Elmar, eines ist dein Mögen und ein anderes ist dein Müssen, nicht dein Herz nach seinem Wunsche, nach der Pflicht fragt dein Gewissen. Elmar, du bist klug von 100 hohen Dingen hast du Kenntnis, aber für das Allernächste hat auch Einfalt ihr Verständnis. Komm, du bleibst, es rinnt der Falken, treues Blut in deinen Adern. Gib die Hand mir, altem Murrkopf, und dem Schmerz verzeih das Hadern. Elmar sah dem Kreis ins Auge, lang und stumm, mit tiefem Sinnen. Hört er eure Spindeln rauschen, ernste Schicksalsspinnerinnen? Endlich sprach er, herbe Tränke müssen hartes Siechtum schweigen. Dank dir, Diethelm, meinem Lande, meinen Leuten bin ich eigen. Geh nun, Diethelm, sorg und schaffe, nimm den werten Gast in Pflege, dass es auf dem Habichtshofe lang ihm wohl gefallen möge. Wilfried, komm, wir sehen die Füllen, die im Eichenkamp dort springen, und beim Abendfeuer sollst du Ragnars Sterbelied mir singen. Ende von Abschnitt 3.